Hochwürden, ich bin Silvia. Ich muss mit Ihnen reden. Sprich dich aus, meine Tochter, dazu bin ich da. Was liegt dir auf der Seele? Da ist ein Bulle, der viel Ärger macht. Er schnüffelt überall herum wegen Montero. Aber meine Tochter, du hast doch selbst so viele Möglichkeiten. Er ist unbelehrbar. Wie heißt denn das schwarze Schaf? Huertas. Paco Huertas. Also gut. Wir werden uns seiner annehmen. Barcelona Connection. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Andreu Martín. Funkbearbeitung Eberhard Klasse und Eckehard Skorupa. Regie Eberhard Klasse. Zweiter Teil. Am frühen Samstagnachmittag war noch nicht viel los auf der Plaza Real. In 2-3 Stunden würde es hier nur so wimmeln von Touristen, die immer noch dem Märchen glauben, dass hier das beste Bier Barcelonas gezapft wird. Jetzt aber hatte Inspektor Huertas wenig Mühe, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen. Er war mit Paloma verabredet, der wahrscheinlich wichtigsten Zeugin im Mordfall Thomas Montero. Montero, Besitzer mehrerer zwielichtiger Unternehmen, war von Huertas und seinem Kollegen Faura im Zuge einer groß angelegten Säuberungsaktion verhaftet worden. Um seinen Prozess zu kippen, hatte er gedroht, auszupacken und einflussreiche Persönlichkeiten zu belasten. Ein paar Tage später war er am Fenster seiner Gefängniszelle erschossen worden. Die Spuren führten zu der geheimnisvollen Barbesitzerin Silvia, die der Polizei schließlich bereitwillig einen Täter samt Motiv präsentierte. Für Huertas war das alles zu glatt. Er glaubte nicht, dass hinter dem professionell ausgeführten Mordanschlag bloß eine Eifersuchtsgeschichte stecken sollte. Als er Paloma auf der Terrasse einer Bar entdeckte, bemerkte er sofort, wie nervös sie war. Sie blickte immer wieder auf die Uhr und zog hektisch an ihrer Zigarette. Angezogen war sie wie ein Hippie-Mädchen vor 20 Jahren. Kurze, nabelfreie Bluse, langer Schlabberrock und Espadrilles an den Füßen. Huertas kam von hinten an ihren Tisch, ohne von ihr bemerkt zu werden. Oh, Paloma. Hey, was soll das? Blitzschnell langte er nach ihrer Umhängetasche, die auf dem Tisch lag. Hübsches Foto für so einen Ausweis. Paloma Calafoneda ist geboren, 68. Guter Jahrgang. Hast du den Stoff dabei? Bist du verrückt? Natürlich nicht. Ey, Mann, scheiße, Mann. Warum nicht? Komm, komm. Das war Bedingung. Reg dich nicht auf, das Zeug ist in deiner Tasche. Und da war es auch immer, kapiert. Denkst du, ich will als Dealer geschnappt werden? Hastig riss Paloma die Tasche an sich und kramte darin herum, wie ein kleines Kind, das nach der versprochenen Schokolade sucht. Ich komme gleich wieder. Moment mal, hier geblieben. Erst reden wir. Bitte, ich brauche was. Ich hau nicht ab, ich schwör's dir. Nimm mich hier. Nur einen kleinen Schuss, ich brauch das. Gerade als er loslassen wollte, sah er die beiden Männer neben seinem Seat. War der eine nicht Castanis vom Rauschgiftdezernat, mit dem er sich erst vor ein paar Tagen herumgeschnitten hatte? Dreh dich nicht um. Wieso, was ist? Nicht umdrehen, habe ich gesagt. Pass auf, du gehst jetzt in die Bar, so als würdest du aufs Klo, und dann verschwindest du durch den Hinterausgang. Warum? Weil hier gleich zwei Typen auftauchen werden, die nach Stoff suchen. Also wir treffen uns in La Guitarra, Lambda Santa Monica. Reiß dich zusammen und hau ab. Er ließ sie los und dachte, hoffentlich gibt sie nicht um. Sie war schneeweiß im Gesicht und ging unsicher und etwas steif in die Bar. Aus dem Augenwinkel sah er Castanis und den anderen auf sich zukommen. Ja, das schau an. Was für ein Zufall. Was wollt ihr denn hier? Vielleicht haben wir einen Rendezvous mit der gleichen Senorita wie du. Welche Senorita? Denk mal nach. Da fällt mir aber gar nichts ein. Wo ist sie hin? Wer? Paloma. Wir haben sie da eben bei dir gesehen. Ach ja? Dann habt ihr auch gesehen, dass sie gegangen ist. Woher wussten die beiden eigentlich von seiner Verabredung? Er hat es niemandem gesagt, außer Faura. War das wirklich ein Zufall? Schau dich mal im Lokal um. Ich wette, sie setzt sich im Damenklo ein Schüsschen. Kommst du nicht mit? Ich kann doch unsere Kollegen hier nicht allein lassen. Und auf deine Gesellschaft kann ich gut verzichten. Nun sei doch nicht so ungesellig, Kollege. Glaub ja nicht, dass du mich diesmal wieder bescheißen kannst. Wie bei dieser Schwuchtelkarre. Paloma gehört mir, das ist eine Drogensache. Wenn du dich da mal nicht täuscht, ich suche sie wegen Beihilfe zum Mord. Aha, dann würdest du sie doch eher ins Höschen pinkeln lassen, als sie aus den Augen zu verlieren. Pass lieber auf, dass bei dir nichts in die Hose geht. Das Dampf ist weg. Abgehauen. Das habe ich nur euch Hurensöhnen zu verdanken. Sie hat eure miesen Visagen gesehen und das Weite gesucht. Kein Wunder. Spür dich bloß nicht auf. Wieso bist du überhaupt so sicher, dass sie wegen uns abgehauen ist? Ach, leck mich. Er drehte sich um und ging. Er hatte das Gefühl, einen kleinen Sieg davongetragen zu haben. Das La Guitarra war ein bekanntes Lokal, in dem vorwiegend Jugendliche verkehrten, weil man dort preiswert essen und trinken konnte. Es lag schräg gegenüber von Huertas Wohnung und die Bedienung kannte ihn, weil er dort häufig Zigaretten oder eine Flasche Rioja kaufte. Er parkte den Seat direkt vor der Tür und vergewisserte sich, dass ihm niemand gefolgt war. Das Mädchen war tatsächlich da. Sie wollen mich umbringen, ich schwör's dir. Sie wollen mich umbringen, damit ich Ihnen nichts alles erzähle. Sie haben mir aufgelauert, als ich aus Valvedreda kam. Nachdem ihr Adolfo geschnappt habt. Ich habe zwei von Ihnen auf der Straße gesehen. Sie haben vor dem Haus auf mich gewartet. Da bin ich abgehauen. Einer war der von vorhin, der mit den dunklen Haaren. Du meinst Juan, der in die Bar gekommen ist. Da bin ich zu Merikumbe. Und wollte Silvia anhauen, dass sie mir hilft. Zum Glück war sie nicht da. Tina hat mir gesagt, dass sie auch hinter mir her ist. Ich brauchte einen Schuss, mir ging's beschissen. Dann geht's dir jetzt also besser. Ich habe ja keine Ahnung, wie das ist. Und was sollst du mir nicht erzählen? Weißt du, wer Montero umgelegt hat? Nee. Adolfo war es jedenfalls nicht. Silvia hatte mich zum Gefängnis geschickt, damit ich Montero ans Zellenfenster rufe. Ich sollte ihm was ausrichten, ich fand da nichts bei. Wusstest du, dass er erschossen werden sollte? Nein, keine Ahnung, Mann. Ich wusste gar nicht, was los war, als es plötzlich knallte. Okay, jetzt hör mal gut zu. Ich muss noch mal weg. Und wir brauchen ein ruhigeres Plätzchen. Lass mich nicht allein. Nur für eine Stunde, dann bin ich wieder da. Du gehst so lange in meine Wohnung, da bist du absolut sicher. Gib dir meinen Schlüssel. Das ist gleich da drüben. Wenn es klopft, machst du nicht auf und geh nicht ans Telefon. Im Kommissariat war Wochenende. Huertas traf nur den Wachhabenden. Faura ist nicht da. Scheiße. Es ist Samstagabend. Meinst du, der hat nichts Besseres zu tun, als hier rumzuhängen? Sag mal, weißt du, welcher Idiot mir die beiden Drogenfahnder auf den Hals gehetzt hat? Nee, keine Ahnung. Folgt du die vom Rauschgift jetzt hat? Durch ihre Blödheit ist mir nämlich eine wichtige Informantin entkommen. Kannst du noch eine Fahndung absetzen? Ja. Wohin geht's denn? Na ja, um die halt. Paloma Calafomeda ist 19 Jahre alt, muss schon einschlägig bekannt sein. Festnehmen oder beschatten? Verhaften. Und ich will sofort Bescheid. Paloma! Ich bin's, mach auf. Ach, endlich bist du da. Paloma ließ sich wieder auf die Sofakissen fallen, die sie auf dem Fußboden verteilt hatte, und sah zu, wie sich Huertas ein Glas Wein eingoss. Was ist denn das eigentlich für ein Plastikmüll auf dem Boden? Müll? Das ist ein Modell. Das wird ein Raumschiff für meinen Sohn, der hat morgen Geburtstag. Du hast aber noch viel zu tun. Oh, keine Bange, das wird schon. Sehr witzig. Kann ich dir dabei helfen? Tja, ich weiß nicht, mal sehen. Gut. Lass uns von Anfang an beginnen. Kanntest du Montero schon länger? Ja, der kam oft in den Club. Der war scharf auf mich. Und Adolfo, war der nicht eifersüchtig? Ach was, ich habe ab und zu mit Adolfo gevögelt. Aber der hat sie auch mit allen anderen Mädchen aus dem Club gemacht. Das mit der Eifersucht jedenfalls, das hat sich Silvia ausgedacht. Nach Montelos Tod. Letzten Dienstag. Ja, Adolfo sollte sagen, dass er im Medicum B der Zuhälter ist und Montero getötet hat. Sie hat ihm 5 Millionen angeboten und ihm versprochen, dass er spätestens in 2 Jahren wieder aus dem Knast kommt. Und damit war er einverstanden? Nee, überhaupt nicht. Er hat ihr gesagt, sie könne sich ihr Geld in den Arsch schieben. Das fand ich auch. Silvia hat doof geglotzt. Hat gesagt, wir sollen uns das nochmal genau überlegen. Ja, und dann sind Adolfo und ich abgezogen, um die Sache zu bequatschen. An dem Abend sind wir zusammen ins Bett gegangen. Oh, wir hatten richtig Lust, zusammen zu sein. Es war nicht so wie sonst, wo es uns egal war, mit wem wir es trieben. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber seit dem Tag... Ich will nicht, dass Adolfo für etwas in den Knast geht, was er nicht getan hat. Ja, ich verstehe. Als wir uns weigerten, hat sie uns Montaner auf den Hals geschickt. Wer ist das? Silvias Lover. Der Pusher, der das Medicum B mit Stoff beliefert. Ein brutales Arschloch. Er hat zu Adolfo gesagt, du wirst uns helfen, ob du willst oder nicht. Da bin ich auf den los. Aber er hat nur gesagt, wenn ihr beiden nicht mitzieht, endet Adolfo mit einem Loch im Bauch und dich wird man zerstückelt in einer Mülltonne finden. Und dann habt ihr euch zum Mitmachen entschlossen. Wirst du Adolfo aus dem Knast holen? Was steckt noch alles hinter dem Medicum B? Drogenhandel, Orgien, Erpressung, was du willst. Erpressung. Fotos. In einer der Wohnungen hinter dem Club, da hat Silvia eine Kamera installiert. Da werden die Kunden heimlich fotografiert. Natürlich mittendrin in den größten Sauereien. Waren wichtige Leute dabei. Und Montaner organisierte auch Feste. In den tollsten Landhäusern, außerhalb von Barcelona. Kennst du Namen und Adressen? Nee, die richtigen Namen haben wir nicht erfahren. Ich weiß nicht. Waren auch Ausländer auf den Festen? Ja, wieso? Ein Amerikaner kam zu fast jedem Fest. Und ein Deutscher? Ja, kann sein. Ein großer Kahlköpf hier mit schmalem Gesicht? Ja, ich erinnere mich an seinen Typ. Ja, ist noch nicht lange her, auf Montanés Yacht im Segelclub. Da gab es mal was mit wenigen Gästen und erstklassigem Stoff. Und da war der dabei. Hm? Wie heißt die Yacht? Karibe. Ich glaube, auf der wohnt Montaner auch. Er muss da sicher eine Menge Stoff gebunkert haben. Der ist wirklich gut. Wir haben da mal ein ganz irres Fest gefeiert. In einem riesigen, wunderschönen Haus irgendwo in den Pyrenäen. Das ging sogar ein paar Tage oder sogar eine ganze Woche. Ich weiß nicht mehr genau. Ach, jedenfalls war das ein ganz geiler Trip. Und ich habe da Leute gesehen, sag ich dir. Paloma redete die ganze Nacht. Erst als der Tag anbrach, schlief sie erschöpft ein. Seit fast 10 Stunden hatte sie sich nichts mehr gespritzt und Huertas gefiel der Gedanke, dass sie es wegen ihm nicht tat. Er strich ihr zärtlich die Haare aus dem Gesicht und sie drehte sich ihm im Halbschlaf zu. Er mochte das Mädchen. Er mochte es wirklich gerne. Um 9 Uhr früh, nachdem er geduscht und einen Kaffee getrunken hatte, schrieb er auf einen Zettel, bin bald zurück, geh nicht ans Telefon, öffne niemandem, ich möchte dich heil wiederfinden. Den Zettel legte er auf ein Kissen neben Palomas Kopf. Paco, du? Was für eine Überraschung. Hast du die Nacht durchgemacht oder was treibt dich so früh aus dem Haus? Ich brauche deinen Rat, Sola. Kann ich rankommen? Na klar, immer hereinspaziert. Du kommst gerade recht zum besten Frühstück von Barcelona. Die selbstzufriedene Fröhlichkeit des Richters wirkte auf Huertas nicht ermutigend, aber er hätte nicht sagen können, weshalb ihn das heute störte. Du siehst irgendwie verändert aus. Was ist los mit dir? Ich habe den Zen-Buddhismus begriffen. Die ideale Philosophie, um dem Altern mit jungem Geist entgegenzutreten. Wie hat man sich das praktisch vorzustellen? Ich gehe jeden Tag zum Sport und jede Nacht trinke, rauche und bumse ich wie ein junger Hengst. Und mein Körper glaubt daran. Ist das nicht wunderbar? Ist ein Kaffee? Ja, den kann ich gut gebrauchen. Freut mich, dass es dir gut geht. Aber hör mal, was anderes. Ich wollte mit dir noch mal über Bertrand sprechen. Was hat er zum Fall Montero gesagt? Sola wurde ernst und sah auf seinen Teller. Seine gute Laune schien dahin. Ich habe mit ihm geredet. Und? Ich habe auch die Möglichkeit angedeutet, dass seine Verhaftungen vielleicht irgendjemandem sehr nützlich gewesen sein könnten. Und wie hat er reagiert? Gar nicht. Er wüsste gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Als ich dich neulich bat, bei ihm ein bisschen auf den Busch zu klopfen, hatte ich selbst noch Zweifel. Aber inzwischen bin ich sicher, Bertrand steckt mit drin, der ist nicht sauber. Moment mal, Paco. Du kannst doch nicht leugnen, dass er eine Säuberungsaktion eingeleitet hat, die längst überfällig war. Er hat für die Sicherheit der Stadt gearbeitet. Für was sonst? Ich kann den Namen von Personen und Lokalen nennen, die Bertrand mit Sicherheit nie behelligen würde. Das müsstest du erst mal beweisen. Ich habe eine heiße Spur von Monteros wirklichem Mörder. Und ich will ihn morgen festnehmen. Dann können wir Bertrands Marionette laufen lassen. Paco, bist du dir deiner Sache wirklich so sicher? Ich werde ihn morgen festnehmen und ihn übermorgen dem Untersuchungsrichter vorführen. So. Da habe ich Dienst. Du willst, dass ich... Genau. Ich möchte, dass Monteros Mörder dir vorgeführt wird, niemand anderem. Aber das ist Bertrands Fall. Eben. Weißt du, was du mir da einbrockst? Du zwingst mich, einem guten Kollegen zu misstrauen. Heute Abend, wenn ich Bertrand treffe... Sag ihm nichts, ich bitte dich. Weißt du was, Paco? Du bist kein guter Polizist. Auch wenn du in einer ganzen Reihe von Fällen erfolgreich warst, ein wirklich guter Polizist, bist du trotzdem nicht. Der lässt sich nicht von fixen Ideen leiten. Der verbeißt sich nicht so. Seinem guten Polizisten gehört Geduld und Nüchternheit. Aber du hast große Worte im Ohr. Tugend, Heldentum, Gerechtigkeit. Das hast du alles im Kino gelernt. Das war keine saubere Arbeit, mein Sohn. Das war einfach Pech. Was hätten wir machen können? Aber dem Schnüffler ist das Mädchen auch entkommen. Nicht so laut, mein Sohn. Können wir da auch sicher sein? Was macht denn unser Freund jetzt? Wir haben ihn besucht, er war nicht da. Von Paloma war ihm keine Spur. Aber ich bin sicher, der lässt nicht locker. Kein guter Polizist, dieser Huertas. Er nimmt kein Geld, er hört nicht auf gute Ratschläge. Dann müssen wir wohl noch andere Seiten aufziehen. Hat er Familie? Machen wir die Altstadt endlich schöner. Mehr Sonne, mehr Sauberkeit. Raus mit den Dealern. Paloma. Holen wir die Prostituierten von der Straße. Paloma, wo schreckst du? Wir haben langsam Zeit, ich leine. Wo warst du so lange? Ich bin jetzt da, es ist alles gut. Ja, nichts ist gut. Diese Schweine, erst bin ich so gut drauf gewesen, dann hast du diese Schweine vermasselt, den ganzen Trip vermasselt. Welche Schweine? Das Telefon. Es hat ununterbrochen geklingelt, verdammt, es hat mich total nervös gemacht. Dieses scheiß Telefon, den ganzen Morgen hat es geklingelt, den ganzen Morgen. Ist ja gut, komm. Scheiße auch, und an der Tür waren sie auch. Zweimal waren sie an der Tür. Du hast dich nicht gemuckst. Nein. Und du bist ja nicht ans Telefon gegangen. Nein, ich konnte ja nicht, du hast mir doch gesagt, ich soll nicht dran gehen. Also bin ich nicht dran gegangen. Hättest du auch nicht den Fernseher anmachen dürfen. Wie sollte ich denn dran gehen, wenn du mir verboten hast, dran zu gehen? Paloma saß da mit krampfhaft verschränkten Armen, wippte unaufhörlich mit dem Oberkörper vor und zurück und starrte auf den Fernseher, der immer noch lief. Und dann dieser Scheißkerl da. Dieser Scheißkerl ist auch ein Freund vom Unternehmen. Das ist der Lange. Was, der da im Fernsehen, meinst du, kennst den? Wirklich, ich schwör's dir, das ist der Lange. Da wollte man doch aus ihm stehen besorgen. Deshalb haben wir ihn den Langen genannt. Montani hat ihn in der Hand. Es gibt Fotos von das ihm. Das ist Ventura, der Abgeordnete José Luis Ventura. Ja, ja. Und du bist wirklich ganz sicher, dass... Ja, Mann! Wahnsinn, also wenn wir beweisen will... Ja, hallo? Steck deine Nase in deine eigenen Angelegenheiten und hör auf, den Helden zu spielen. Wer ist da? Gib auf, du dreckiger Schnüffler, oder wir machen Hackfleisch aus dir. Ich scher dich zum Teufel. Du hast deinen Sohn, nicht wahr? Er hat heute Geburtstag. Was? Pass auf, dass ihm am Ende nicht noch was zustößt. Hast du verstanden? Und wenn du erfährst, wo Paloma ist, dann überlass sie hübsch uns und rühr dich nicht vom Fleck. Klar? Huertas spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Er biss die Zähne aufeinander und ballte die Fäuste. Am liebsten hätte er laut losgeschrien. Wer war das? Was ist los? Was ist los, Huertas? Huertas, sag doch was! Halt die Klappe, verdammt! Oh, die Schweine wollen mich umbringen, nicht wahr? Sie wissen, dass ich hier bin, sie wollen mich umbringen! Jetzt halt endlich die Klappe! Es geht um meinen Sohn, nicht um dich. Ja? Was ist eigentlich los, Paco? Amelia! Jemand hat bei der Kripo angerufen und gedroht, Oscar was anzutun. Und jetzt sind diese beiden Kollegen von dir da, die Oscar bewachen sollen. Zwei Kollegen? Wer? Die Drohung selbst scheint dich ja nicht sonderlich zu beeindrucken. Also jetzt hör zu, Amelia, ich weiß auch erst seit eben Bescheid. Sag mir jetzt bitte, wer die Kollegen sind und was sie genau gesagt haben. Ich kenne sie nicht, aber ich glaube, der eine heißt Juan und der andere, das ist so ein kleiner Dicker, der fürchterlich schwitzt. Ah, Castanis. Ja, kann sein. Okay, Amelia, reg dich nicht auf. Es ist wahrscheinlich übertrieben, aber ich will trotzdem, dass du jetzt genau das tust, was ich dir sage. Wie redest du mit mir? Wir sind schließlich nicht mehr verheiratet. Amelia, Oscar ist auch mein Sohn. Tu bitte, was ich dir sage. Es ist besser für euch. Erklären werde ich es dir später. Na gut. Was machen die Kinder gerade und wo sind die Polizisten? Die Kinder spielen im Garten und die Polizisten sitzen auf der Terrasse. Ah, das ist gut. Sieh zu, dass die Kinder weiter im Garten bleiben und lass die Polizisten nicht in Oscars Nähe. In 20 Minuten bin ich mit dem Auto bei der hinteren Gartenmauer. Huertas legte auf und Paloma starrte ihn wie gelähmt an. Und ich? Fast hätte er gesagt, setz dir noch einen Schuss und schlaf eine Weile. Aber dann gab er ihr seinen 22er Revolver. Ja. Ich glaube nicht, dass du ihn brauchst, aber nimm ihn für alle Fälle. Lass mich nicht allein hier. Ich will mit. Ausgeschlossen. Wenn jemand das Haus beschattet, wird er dich rauskommen sehen. Und ich kann jetzt keine Zeit verlieren. Oh, nein, du kannst mich nicht allein lassen. Ich kann dich ganz schnell vor die Tür setzen, wenn du ihr Theater machst. So, du hast den Revolver, verhalte dich ruhig, mach den Fernseher nicht wieder an und lass das Licht aus. Handelte es sich wohl nur um eine Warnung. Man wollte ihn zum Aufgeben zwingen oder zum Verhandeln. Wenn ich jetzt einlenke, dann können sie mich auch in Zukunft mit Oscar erpressen, dachte er. Ein paar Minuten später näherte sich dem Fariolschen Anwesen von einem Feldweg aus und er konnte schon von Weitem die vielen Kinder zwischen den Spielgeräten herumtoben sehen. Juan und Castanis standen etwas abseits und wirkten in diesem fröhlichen Treiben fehl am Platz. Mit einem Satz war er auf der Gartenmauer. Oskar, Amelia! Papa, da bist du ja! Gib mir die Hand, Amelia, zieh dich hoch! So. Ist das ein neues Spiel? Ja, und jetzt spring runter und lauf zum Auto. Halt, stehen bleiben, Polizei! Los, Amelia, du auch schnell! Paco, das sind doch deine Kollegen! Weißt du auch, was du tust? Jetzt warte nicht schnell, jetzt komm! Hey, stopp, halt! Ich bin's, Werthas! Hörst du, Castanis, ich bin's! Was machst du, was zum Teufel soll das? Dein Sohn ist in Gefahr! Ein Scheißdreck ist er. Bleib stehen oder ich schieße! Wir haben den Auftrag, deinen Sohn zu bewachen! Sprich endlich, Amelia! Frag dich nur, von wem wir den Auftrag haben! Das können wir nicht zulassen! Bleib stehen, du Idiot! Huerta sprang von der Mauer und während er auf das Auto zurannte, fragte er sich, ob seine Warnschüsse vielleicht doch getroffen hätten. Er hatte vor die Füße gezielt, aber dann war Castanis gestürzt. Endlich passiert mal ein Abenteuer. Und du kannst den Helden spielen. Wollten die uns umbringen, Papa? Nein. Nein, ich weiß nicht, was die wollten. Das waren doch Polizisten. Ich habe ihre Pistolen gesehen. Und die Marken. Er weiß nichts. Aber er musste unbedingt abhauen. So ein Wahnsinn. Was soll jetzt passieren? Am besten, ihr geht für ein paar Tage zu deiner Tante. Da wird euch niemand vermuten. Einverstanden? Fragst du mich das im Ernst, ob ich einverstanden bin? Amelia, bitte, du musst mir vertrauen. Scheiße! Guck mal, was Mami mir geschenkt hat. Eine Uhr. Toll, nicht? Ich habe auch ein schönes Geschenk für dich, Oskar. Halt bitte da vorne an. Ich glaube, ich muss kotzen. Mami, was ist mit dir? Nichts. Es geht schon wieder. Es tut mir wirklich leid. Wirklich, glaub mir. Er versuchte, Amelia in den Arm zu nehmen und sie zu beruhigen. Er wollte ihr alles erklären. Lass mich! Tu mir den Gefallen und lass mich in Ruhe! Sie war drauf und dran, in Tränen auszubrechen. Daran war allein sein Job schuld. Sie hasste, dass er Polizist war. Wir haben schon lange keinen Ausflug mehr zusammen gemacht, nicht? Müssen wir uns jetzt verstecken? Ja, ich glaube, ihr solltet für eine Weile untertauchen. Waren das Geiselnehmer? Oskar, du musst auf deine Mama jetzt gut aufpassen, hörst du? Ich verlasse mich auf dich. Ja. Ich melde mich bei euch, sobald ich meine Sachen geregelt habe. Mit einem Gefühl der Leere und der Verlassenheit fuhr er zurück zu seiner Wohnung. Plötzlich hatte er wieder diese Angst, Paloma mit einer Kugel im Kopf vorzufinden. Erst sah er die leere Whiskyflasche und dann sah er sie. Sie war nackt, lag auf seinem zerwühlten Bett und schlief. Paloma. Paloma. Als er näher kam, streckte sie sich träge wie eine Katze, dehnte sich und zeigte ihre schönen Brüste und ihren festen Bauch. Marco? Ja? Ich habe keinen Stoff mehr. Schön, dass du wieder da bist. Sie legte die Arme um seinen Hals und zog ihn ganz leicht zu sich herunter. War jemand da? Ja, aber jetzt habe ich keine Angst mehr. Fast ohne sein Zutun, ohne seine Absicht, hielt er sie in den Armen, küsste sie und ließ sich küssen. Sie wollten mich umbringen. Ich dachte, sie schlagen die Tür ein. Zum Glück hatte ich noch Stoff und Whisky. So, Paloma, ich bin ja jetzt da. Komm, dreh dich ein bisschen näher zu mir. Ja? So. Oder habe ich es geträumt? Oh, ich weiß nicht, ob sie hier waren oder ob ich es geträumt habe. Ist ja auch egal. Stunden später wachte er zuerst auf. Es war noch dunkel. Er rüttelte sie leicht an den Schultern. Paloma, hörst du mich? Was denn? Steh auf. Oh, wir müssen schon auf. Ist doch noch so früh. Komm, bleib noch. Sie streckte ihm die Arme entgegen, aber entweder er bemerkte ihre Geste nicht oder er wollte sie nicht bemerken. Er ging durch die Schlafzimmertüre hinaus in die Küche. Mach uns schon einen Kaffee. Komm schon, steh auf, Paloma, ich muss weg. Wieso, was ist los? Warum machen wir es uns hier noch ein Weilchen gemütlich, hm? Ich werde heute Montanet festnehmen. Was? Ach, so ist das. Du weißt, was das heißt? Alle werden wissen, dass ich mit dir gesprochen habe und dass ich sie ausgetrickst habe. Als erstes werden sie meine Wohnung filzen. Du willst mich loswerden. Wir müssen überlegen, ob wir dich nicht woanders unterbringen. Hör mal, kannst du nicht zu deiner Freundin nach Valvidrera? Er hatte sie schon verlassen. Paloma spürte, dass sie nichts mehr ändern konnte. Sie war ganz schön blöd gewesen. In der Nacht hatte sie noch an einen Märchenprinzen geglaubt. Du brauchst einen sicheren Unterschlupf. Verstehst du doch. Er steckte seine Pistole ins Schulterhalfter, zog das Jackett über und warf dem Mädchen, das mit hängendem Kopf da saß, einen letzten Blick zu. Geh so weit wie möglich, ja? Na, uns hat man erzählt, der Fall Montero wäre abgeschlossen. Da haben wir gedacht, ihr braucht das Telefax von der deutschen Polizei nicht mehr. Wie kommt ihr denn darauf? Natürlich brauchen wir das noch. Zeig mal her. Das gibt's doch nicht. Das ist der Typ. Welcher Typ? Na, der, den die Pförtnerin erkannt hat. Hier, vergleich das doch mal mit unserem Phantombild. Ja, stimmt. Hast recht. Kron, Jürgen Kron, ehemaliger Söldner, hervorragender Schütze, gesucht von Interpol. Zum letzten Mal am Flughafen von Rom gesehen worden. Es gibt Anhaltspunkte, dass er eine Maschine nach Barcelona genommen hat. Na, wer sagt's denn, dass der Frosch keine Haare hat? Wo ist das Telefon? Da drüben. Faura, ich bin's. Oh, der Kommissar will dich sprechen. Der Kommissar kann mich mal. Wenn du mir helfen willst, den Fall Montero aufzuklären, dann komm sofort runter. Was ist, bist du noch dran? Ja. Was hast du vor? Wirst du gleich sehen. Kommst du? Gut. Gut, ich komme. Ah. Es dauerte eine ganze Weile, bis er tatsächlich kam. Währenddessen wartete Huertas ungeduldig im Wagen vor dem Revier. Warum hatte Faura so lange mit der Antwort gezögert? Was war, wenn er beim Yachtclub anrief, um Montané zu warnen? Quatsch. Er hatte gar nicht gesagt, wo es hinging. Außerdem, wenn er dem Frischling auch nicht mehr trauen konnte, dann wäre es besser, das Handtuch zu werfen. Was ist los, Paco? Wo willst du hin? Zum Yachthafen. Ein Kerl festnehmen, der auf einer Yacht wohnt, ein gewisser Montané, steckt dick im Drogengeschäft. Was haben wir damit zu tun? Montané ist einer der Drahtzieher im Mordfall Montero. Und wenn wir Glück haben, sonnt sich bei ihm auch gerade der Deutsche. Gefällt mir nicht, Paco. Im Hafen sind wir nicht zuständig. Weiß Valbuena von der Sache? Na, du kriegst doch nicht etwa kalte Füße. Bist du sonst nicht so zimperlich? Freu dich lieber, es könnte eine kleine Ballerei geben. Von der Terrasse des Segelclubs aus konnte man alle Schiffe überblicken, die an den schwimmenden Holzstegen verteut waren. Das Erste, was Huertas auf der Yacht bemerkte, war eine rosig glänzende Glatze. Guck mal, Frischling, siehst du den da? Ja, klar sehe ich den. Das ist der Deutsche, also dann. In diesem Moment sah der Deutsche auf, er kapierte sofort, was los war. Er stieß das Tischchen weg, das vor ihm stand, und sprang kopfüber ins Wasser. Huertas erreichte als Erster das Boot. Montané ließ ihn ungehindert vorbeilaufen. Huertas rannte vom Heck zum Bug und sprang hinterher. Die Flossen hoch! Montané blieb verdutzt stehen, weil Faura die Pistole auf ihn richtete. Rühr dich nicht vom Fleck! Huertas tauchte und sah den Deutschen von unten. Nach ein paar kräftigen Zügen hatte er einen Fuß umklammert und zog daran. Das Wasser war nicht sein Element. Er strampelte und schlug wild um sich. Huertas versetzte ihm einen kräftigen Schlag ans Kinn. Paco! Alles in Ordnung bei dir? Ja! Ich hab ihn! Der Deutsche muckste sich nicht. Huertas legte ihm einen Arm um den Hals und zog ihn hinter sich her, wie man einen Ertrinkenden rettet. Sie wissen gar nicht, wer ich bin. Sie werden Ärger kriegen. Ich habe einflussreiche Freunde. Faura hatte Montané mit Handschellen ans Ruder gefesselt. Er beugte sich über die Reling und streckte Huertas die Hand entgegen. Ich wusste gar nicht, dass du schwimmen kannst. Jetzt weißt du es. Ich wollte mit dir sprechen, Huertas. Ich habe keine Zeit. Aber selbstverständlich hast du Zeit. Seit Tagen gehst du mir aus dem Weg, lässt dich nicht mehr sehen im Kommissariat. Hör mal, Castanis behauptet, dass du auf ihn geschossen hast. Castanis, der soll bloß das Maul halten. Er und Juan sind am Sonntag bei meiner Ex aufgetaucht und haben mir erzählt, dass mein Sohn in Gefahr wäre. Hast du sie etwa geschickt? Nein, davon weiß ich nichts. Siehst du? Da ist irgendwas im Busch. Und soll ich dir sagen was? Die haben es auf mich abgesehen, weil meine Vermutung im Fall Montero richtig ist. Ich glaube langsam wirklich, dass du an Verfolgungswahn leidest. Hier, dann liest das mal. Ich habe mit Paloma gesprochen, der Freundin von Adolfo Turek, dem angeblichen Mörder von Montero. Und jetzt guck dir mal ihre Zeugenaussage an. Und hier eine detaillierte Aufstellung von allem, was wir dank ihrer Information auf einer Yacht gefunden haben. Jede Menge Koks und Heroin und ein Koffer voller Banknoten. Valbuena nahm seine Brille, klappte ganz langsam die Bügel auseinander und setzte sie auf, als fürchtete er die Wirkung, die sie auf sein Sehvermögen haben könnte. Und das alles ohne Durchsuchungsbefehl. Du bist wohl wahnsinnig geworden. Hast du mit dem Rauschgiftdezernat gesprochen? Wir haben außerdem das Gewehr und das Zielfernrohr gefunden, mit dem Montero umgelegt worden ist. Ist das sicher? Ist schon zur ballistischen Untersuchung unterwegs. Dann hast du den Beweis also noch nicht. Ich will den Deutschen mit Adolfo Turek konfrontieren. Ja, warum? Adolfo hat in seinem sogenannten Geständnis behauptet, dass er von der Wohnung des Deutschen aus auf Montero geschossen hat. Ich bin mal gespannt, wie die reagieren. Mach, was du willst. Ich will deine ausdrückliche Genehmigung. Ja, wozu? Die brauchst du doch nicht. Aber ich möchte sie. Also meinetwegen. Falls irgendwas schiefgehen sollte, wollte Huertas, dass Valbuena sich mit ihm zusammen in die Nesseln setzte. Wenn schon, dann wollte er nicht alleine im Regen stehen. Wenn ich jetzt den Vorhang zurückziehe, können Sie in dem Raum nebenan drei Männer sehen. Und Sie sollen uns sagen, ob Sie einen davon wiedererkennen. Ich bin ganz aufgeregt. Keine Angst. Die Männer können uns nicht sehen. Die Scheibe ist von der anderen Seite verspiegelt. Das kenne ich. Das ist wie im Kino. Das habe ich mal in einem Film gesehen. Jesus Maria. Das ist er. Der Deutsche. Der mit der Glatze. Das Gesicht werde ich nie vergessen. Sagt Ihnen der Name Rupert Markus etwas oder Jürgen Krohn? Nein. Seinen Namen haben wir ja nicht gekannt. Wir haben nur bemerkt, dass er ein Deutscher ist. Wissen Sie, mein Mann hat einmal in München gearbeitet. Und er... Ja, danke, danke. Das haben Sie uns ja schon... Also Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Ja. Sie dürfen jetzt wieder gehen. Also, dass ich den noch mal zu Gesicht bekomme. Die andere Tür, bitte. Ah ja, Entschuldigung. Was mein Mann wohl dazu sagen wird. Auf Wiedersehen. Durch die Scheibe blickte Huertas auf Krohn, der gelassen zwischen den beiden Polizisten in Zivil stand. Er wirkte wie ein biederer, etwas feister Steuerbeamter. Die Killervisage hatte der Polizist links neben ihm. Nicht so schüchtern, Turek. Turek, komm hierher. Ja, hier an die Scheibe. Kennst du einen von denen? Nein. Mensch, Turek, dass du so ein schlechtes Gedächtnis hast. Ich habe dir schon mal eine Zeichnung von einem der Typen gezeigt. Da verschlägst du die Sprache, was? Moment, Moment. Ja, vielleicht der da links. Das ist Vasquez von der Sitte. Was hast du mit dem zu schaffen? Der Glatzkopf da in der Mitte, auf den hättest du zeigen sollen. Das ist doch dein Freund, der dir persönlich die Schlüssel überlassen hat zu der Wohnung, von der aus du auf Montero geschossen hast. Hm? Adolfo setzte sich hin, öffnete den Mund, schloss ihn wieder, stützte die Ellbogen auf die Knie und betrachtete seine Schuhe. Sei kein Idiot, Turek. Merkst du nicht, dass Paloma ausgepackt hat? Wir wissen, dass Silvia und Montaner euch in die Scheiße geritten haben. Der Glatzkopf da ist Monteros Mörder. Montaner haben wir festgenommen. Und das Geld, das sie dir versprochen haben, wirst du nie kriegen und deine Zeit im Knast für nichts und wieder nichts absitzen. Und dann fing Adolfo an zu singen. Ja, stimmt. Ich habe Montero nicht getötet. Montaner und Silvia haben mich gezwungen. Sie wollten, dass ich meinen Kopf hinhalte. Und Adolfo spulte die ganze Geschichte ab und bestätigte alles, was Paloma schon erzählt hatte. Huertas wurde ungeduldig und überließ Faura das Verhör. Er brannte darauf, den Deutschen in die Mangel zu nehmen. Ich soll Ihnen mitteilen, dass mein Mandant von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht. Was? Er wird Ihnen nichts mehr sagen. Das wird Ihnen nichts nützen, Krohn. Es gibt eine Pförtnerin, die dich als Mieter der Wohnung identifiziert hat. Und das Gewehr, das wir bei deinen Sachen gefunden haben, ist genau das, das für den Mord benutzt wurde. Haben Sie schon das ballistische Gutachten, Herr Inspektor? Auch Gabriel Montaner schien nicht die Absicht zu haben, irgendetwas preiszugeben. Der Anwalt, der sie beide betreute, legte die gleiche Platte auf. Wir haben dich nicht nur wegen Rauschgift und illegalem Waffenbesitz am Wickel, wir bringen dich auch wegen Beihilfe zum Mord auf die Anklagebank. Was sagst du dazu? Mein Mandant zieht es vor, zu schweigen. So? Ich aber nicht! Ich ziehe es vor, weiterzureden. Und das kann mir niemand verbieten. Es sei denn, ich werde ausfallen und Sie erheben Einspruch wegen psychischem Druck. Oh, das werden Sie doch nicht tun, Herr Inspektor. Bei der Masche anderen die Schuld zuzuschieben, die deine Bosse so lieben, bist du der nächste Montaner. Eben noch waren es Adolfo und Paloma, aber jetzt trifft es dich, Montaner. Jetzt sitzt du in der Tinte. Nicht mal Silvia hat dich gewarnt. Kommt dir das nicht komisch vor? Montaner kramte nach einem Taschentuch. Er schwitzte. Ich habe Durst. Kann mir jemand was zu trinken aber bringen? Aber natürlich, sobald ich ausgeredet habe, kriegst du was. Sag mal, du bist ja doch nicht der große Zampano. Deine Hintermänner, die dich eiskalt abservieren werden, würden wir viel lieber einlochen. Überleg mal. Du bleibst vollkommen ungeschoren, wenn du uns von ihnen erzählst. Er sah Montané in die unruhigen Augen. Wie ist es denn zum Beispiel mit Ventura? Montané zuckte zusammen und sah hilfesuchend zu seinem Anwalt. Mir scheint, dass Sie meinen Mandanten verwirren, Herr Inspektor. Was kannst du mir über Ventura sagen? Von welchem Ventura sprechen Ihr Klient weiß schon, von wem ich spreche. Stimmt's, Montané? Montané rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Es gibt viele Venturas. Aber nur einer ist Abgeordneter, nicht wahr? Es gibt nur einen José Luis Ventura. Es war 5:30 Uhr morgens, als Huertas das Verhör abbrechen musste. Eine Nacht reichte nicht, um das, was er in der Hand zu haben glaubte, auch wirklich beweisen zu können. Um 8:50 Uhr kam der Kleinbus, der bei allen Polizeidienststellen vorbeifuhr, um die vorläufig Festgenommenen zum Untersuchungsgericht zu bringen. Huertas und Faura folgten ihm in einem Zivilwagen. Die Nacht steckte Huertas noch in den Knochen. Und er hatte, auch was den Tag anging, kein besonders gutes Gefühl. Paco, kommst du bitte mal einen Augenblick herein? Paco, das hast du nicht gut gemacht. Ich hab's kommen sehen. Ein Einsatz auf Teufel komm raus. Die Verhöre chaotisch, fehlerhaft. Verfahrensfehler, Kohärenz- und Logikfehler. In den ganzen Unterlagen gibt es keinen einzigen echten Beweis. Weder gegen Krohn noch gegen Montané. Was? Ja, was Krohn angeht, gibt es die Sache mit dem Gewehr in Ordnung. Aber es fehlt das ballistische Gutachten dazu. Du weißt doch, dass das immer sehr lange dauert. Und woher soll ich wissen, dass Montero mit diesem Gewehr tatsächlich umgebracht worden ist? Bloß weil du es sagst? Und Montané? Ja, Montané. Ein Mann, der ein Boot chartert und keine Ahnung hat, was darauf gelagert ist. Ihr nehmt ihn einfach fest, ohne ihm die Möglichkeit zu geben, irgendetwas zu erklären. Was gibt's denn da zu erklären? Wenn ich in einer Wohnung Rauschgift finde, muss ich doch den Mieter festnehmen, der dort zu Hause ist und nicht den Besitzer. Die Yacht gehört doch irgendeinem Scheinunternehmen. Auch das kannst du nicht beweisen. Sola, was erzählst du mir da eigentlich? Du hast zu viele Lücken gelassen. Vergiss es. Huertas, ich empfehle dir, alles zu vergessen. Die Leute wollen im Gegenzug Anzeige gegen dich erstatten, wegen schlechter Behandlung. Wegen ungesetzlicher Verhörmethoden. Wie bitte? Außerdem sollst du einen angesehenen Abgeordneten verleumdet haben. Verleumdet? Ja, der ehrenwerte Abgeordnete José Luis Ventura gehört mit zu der Bande. Bist du übergeschnappt? Ich nicht. Aber was ist mit dir? Haben die dich gekauft? Ich habe sie freigelassen. Und jetzt bitte ich dich zu gehen. Was haben die mit dir gemacht, Sola? Es gibt nichts mehr zu sagen. Nein, so nicht. Ich verlange eine Erklärung von dir. Als Freund. Paco, lass mich. Der Richter schluckte, seine Unterlippe bebte heftig, aber er brachte kein Wort mehr heraus. Schließlich holte er aus einer Schublade ein braunes Kuvert und legte es auf die Schreibtischplatte. Huertas zog es zu sich herüber und öffnete es. Er war sicher, ein Bündel Geldscheine zu finden. Um Gottes Willen, Sola. Es war schlimmer. Die Fotografien zeigten orientalisches Dekor für die ausgelassene Orgie eines verbrauchten alten Mannes. Ein Mädchen, wahrscheinlich keine 16, bot sich breitbeinig dem alten Richter an. Die Inszenierung war billig. So hatte Sulla also den Sex neu entdeckt, als Jugendlicher im Alter von 70. Nun hör aber auf zu spinnen, Huertas. Was hat er denn mit dir da drin gemacht, dieser Sulla? Lass dich doch nicht so runterziehen, Mensch. Was ist schon passiert? Unser Einsatz war gut. Wir haben kiloweise Koks und Heroin beschlagnahmt. Das ist doch was. Dass der Richter die Vögel wieder freigelassen hat, er kann uns mal gern haben, dieser Richter. Mehr konntest du nicht tun. Faura, wir fahren nicht ins Kommissariat. Wir fahren ins Merikumbe. Himmel, Herrgott, Huertas, was willst du denn da? Mit Silvia reden. Das Merikumbe hatte zu. Aber Huertas wollte nicht aufgeben. Wir müssen rausfinden, wo Silvias Privatwohnung ist. Als sie die Adresse endlich hatten, entschied er sich plötzlich anders. Er ging mit Faura ins La Guitarra. Von dort rief er in seiner Wohnung an, aber Paloma nahm nicht ab. Sie war gegangen. Klar, was hätte sie sonst noch machen sollen? Ich wusste, dass mir ein Freund verraten würde. Und weißt du auch warum? Weil ich selbst kein zuverlässiger Freund bin. Ja, ich habe Paloma nur benutzt, ich habe sie in jeder Hinsicht ausgenutzt. Ach, komm. Bis ich nichts mehr mit ihr anzufangen wusste. Du bist in der Stimmung, das ist ja nicht zum Aushalten. Ich muss Sulla dazu bringen, mir alles zu erzählen. Über seine Kontakte und Leute, mit denen er zu tun hat. Ich muss die Daten nur sammeln und abwarten. Und weißt du, was mir noch einfällt? Ich lasse mich selbst bestechen. Ich werde zu Silvia gehen und sagen, okay, du hast mich überzeugt. Nachher werden wir das alles mit Sulla besprechen. Ich sag der Faura, wir sind noch nicht geschlagen. Es ist noch nicht so spät. Zusammen mit Sulla kriegen wir sie alle. Wir müssen uns nur geschickt anstellen. Man, willst du nicht endlich damit aufhören? Lass uns noch was trinken. Überschlaf die Sache erstmal. Du kommst kein Stück voran, wenn du so vernagelt bist wie jetzt. Wir fahren nachher zu Sulla. Er muss mitziehen. Es war schon dunkel und sie hatten reichlich Cuba Libre getrunken. Sie waren die Serpentinen der Avenida Col de Porte zum Parque hinausgefahren, wo alle Seitenstraßen in Treppen münden. Huertas ließ das Seitenfenster herunter und schaute gespannt auf Sulas Haus. Ein Licht brannte. Faura blickte auf Huertas. Es war totenstill. Hier. Paco. Huertas hatte nur ein paar Schritte, bis er an Sulas Haustür war. Paco? Sulla stand in der offenen Tür und seine Silhouette hob sich gegen das helle Flurlicht ab. Huertas hörte die Schritte hinter sich. Er blickte über die Schulter und... Hurra, Scheiße, habe ich dir nicht gesagt, du sollst im Auto bleiben? Sein Herz setzte für einen Moment aus. Schlagartig begriff er, was passieren würde. Paco. Der Richter sagte zusammen. Ein zweiter Schuss pfiff knapp an ihnen vorbei. Huerta sprang die Treppe hinunter. Mit zwei, drei Sätzen war er zwischen den parkenden Autos. Er zog seine Automatik. Verdammte Scheiße. Faura war auf ihrer Seite und er hatte es geahnt. Faura, du feiges Schwein, du hast ihn erschossen, warum? Ich hab's geahnt. Was hast du geahnt? Du warst am Samstag der Einzige, der wusste, dass ich mich mit Paloma treffen wollte. Du hast mir Castanis und Juan auf den Hals gehetzt. Hast lange gebraucht, bis du es gemerkt hast. Kommst du wohl verdammt schlau vor? Ich hab versucht, uns das zu ersparen. Sie waren fast schon bereit, dich laufen zu lassen. Als ich zur Polizei gekommen bin, habe ich mir geschworen, mich nie kaufen zu lassen. Tut mir leid für dich. Ich habe dir noch gesagt, das ist ein kleiner Idiot und ein naiver Idealist. Lass ihn in Frieden. Aber dann setzt du dir in den Kopf, hierher zu kommen. Wenn ich dich jetzt nicht erschieße, dann werden die doch denken, dass ich dir gar nichts tauge. Das verstehst du doch, oder? Es verstrichen ein paar Sekunden, in denen es ganz still war. Und dann sah er Faura. Er robbte über die Autos und versuchte dabei keinen Lärm zu machen. Idiotisch, dachte Huertas. Rischling! Faura versuchte sich umzudrehen, aber er fuchtelte nur verkrampft auf der Kühlerhaube herum. Nein, warte! Huertas kniff die Augen zusammen, als hörte er bereits den Knall. Der Reise, Rischling. Faura schwankte und rutschte auf groteske Weise über das Wagenblech auf die Straße. Huertas überlegte nicht lange, er begann zu laufen. Das war nicht der geeignetste Tag, um großes Vertrauen in die Justiz zu haben. Tage später meldete die Zeitung El País, bei der Durchsuchung der Wohnung von Inspektor Huertas, der des Mordes an Richter Solá und Inspektor Faura verdächtigt wird, fand die Polizei eine beträchtliche Menge Heroin und die Leiche einer 19-Jährigen, die an einer Überdosis gestorben war. Sie wurde identifiziert als Paloma Calaf Omedas. Barcelona Connection, Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Andreu Martín, aus dem Spanischen von Elisabeth Müller. Funkbearbeitung Eberhard Klasse und Eckehard Skorupa. Sie hörten den zweiten Teil. Die Rollen und ihre Darsteller waren Erzähler Peter Fricke, Huertas Christian Brückner, Paloma Christiane Bachschmidt, Faura Dirk Plönissen, Sula Horst Sachtleben, Silvia Yvonne Devrient, Pater Wolfgang Höper, Amelia Cornelia Boje, Oskar Mila Huster, Castanis Rainer Basedow, Juan Thomas Goritzki, Valbuena Elert Bode, Pförtnerin Rosemarie Gerstenberg, Adolfo Alexander Osteroth. Ferner wirkten mit Rudolf Gugelsberger, Joachim Jung, Frank Stöckle, Walter Schultheiß, Berthold Tötzke und Reinhard Zobel. Gitarre Gerhard Graf Martinez. Ton und Technik Rolf Knapp und Ulrike Koch. Assistenz Michael Utz. Regie Eberhard Klasse. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1992.